Ja, Leute, und jetzt zeige ich euch noch was richtig kaputt ist, ohne Scheiß. Der Marsch, ich weiß nicht, vielleicht kennen ihn eine von WeThePeople.radio. Auf jeden Fall, der ist mal voll im Eimer und der hat ein Lied gemacht. Der ist mit seinem Kollegen, sein Kollege ist bei ihm am Start aus Köln zu Besuch oder so. Und die haben ja mal echt derbe Langeweile. Die hauen sich Schimpfwörter an ihrem PC-Gehäuse mit, also kleben so Zettel dran mit Schimpfwörtern dran, damit sie sich gegenseitig erstmal irgendwas mit du schwule Hupe und so, kein Plan. Voll die kaputten auf jeden Fall. Und jetzt haben die irgendwas gesungen, kleine Taschenschlampe. Muss ich mal hören, du Scheiß. Ich meine, wie fertig muss man sein? Yeah. Ich sitze hier auf meinem Stuhl und lasse mal die Eier baumeln. Oh, ich warte auf das Bunny, denn die kann ich richtig bürsten. Ich hab so einen Dicken, bin allein, bitte reit doch heute noch. Ja, wir lieben uns nur durch den Chat. Die kleine Muschi und der Stricher aus dem Quecknet. Onkel Sonic, Cousine Marsch und die tausende Kondome, sie helfen uns, was keiner weiß. Wozu hat man denn Stecknadeln? Sie halten nachts sein Zimmer frei, denn da kannst du pimpern. Ein Dildulein, den haben wir leider nicht. Doch du schreibst mit dem Tampon roten Strich. Kleine Taschenschlampe, brenn, schreib ich fick dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich es genau, keine Regel kann uns trennen. Ich schalt ihn ein, ich schalt ihn aus, ich habe hunderte von Größen. Ein paar Schwärmen geb ich dir und bin der Grenze aus Kondomen. Wir leben einsam, aber warm, mein Ding hat Wunder, hat wahr. Auf der Reeperbahn, da flüstert man sich zu. Der kleine Stricher hat nachts sein Rendezvous. Kleine Taschenschlampe, brenn, schreib ich fick dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich es genau, keine Regel kann uns trennen. Kleine Taschenschlampe, brenn, schreib ich fick dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Ja, für alle Leute, die denken, macht man sowas, denn in so einem Alter kann man so durch sein. Leute, der Typ ist 25 Jahre alt, der Marsch. Ja, der ist voll der Verkloppte. 25 Jahre alt, also merkt euch, für 25 könnt ihr auch noch so kaputt sein. Schreib ich fick dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Regel kann uns trennen, kleine Taschenschlampe brennt, schreib ich fick dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Regel kann uns trennen, kleine Taschenlampe brennt, schreib ich fick dich in den Himmel, oh, dann weiß ich es genau. Keine Regel kann uns trennen. Jawohl! Ich kann's euch ja. Der Marsch kann das ja bei ASL, Digga, appen. Müsst ihr ihn einfach nur mal sagen. Der ist ja auch im Channel. So, und Leute, ich hab gleich die Ehre, euch ein bisschen vom All-Stars Mixtape, was bald rauskommt, vorzustellen.